Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. We'll be right back. Es ist für uns eine Zeit angekommen, die bringt uns eine große Freude. Es ist für uns eine Zeit angekommen, die bringt uns eine große Freude. Übers schneebedeckte Feld wandern wir durch die weite, weiße Welt. Es schlafen Bächlein und Seen unterm Eise, es träumt der Wald einen tiefen Traum. Es schlafen Bächlein und Seen unterm Eise, es träumt der Wald einen tiefen Traum. Durch den Schnee, der leise fällt, wandern wir durch die weite, weiße Welt. Vom hohen Himmel Schweigen erfüllt die Herzen mit Seligkeit. Vom hohen Himmel ein Leuchten, Schweigen erfüllt die Herzen mit Seligkeit. Unterm sternbeglänzten Feld wandern wir durch die Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Lustig, lustig, tralalalala. Bald ist Niklaus Abend da. Bald ist Niklaus Abend da. lustig, lustig, tralala.